als mein Herr. Als ich? Er sei hier frei, könn überall sich hier besehen, verstehe, wie eine Stadt zu stürmen und zu schirmen, könne, sagt der Patriarch, die Stärk und Schwäche der von Saladin neu aufgeführten innern zweiten Mauer am besten schätzen, sie am deutlichsten den Streitern Gottes, sagt der Patriarch, beschreiben. Guter Bruder, wenn ich doch nun auch des Briefchens nähern Inhalt wüsste? Ja, den weiß ich nun wohl nicht so recht. Das Briefchen aber ist an König Philipp. Der Patriarch weiß genau, ganz zuverlässig, wie und wo, wie stark, von welcher Seite Saladin, im Fall es völlig wieder losgeht, seinen Feldzug eröffnen wird. Das weiß er? Ja. Und möchte es gern dem König Philipp wissen lassen, damit der ungefähr ermessen könne, ob die Gefahr denn gar so schrecklich, um mit Saladin den Waffenstillstand, den euer Orden schon so brav gebrochen, es koste, was es wolle, wiederherzustellen. Welch ein Patriarch! Sagt eurem Patriarchen, guter Bruder, so viel ihr mich ergründen können, wäre das meine Sache nicht. Ich müsse mich noch als Gefangenen betrachten. Und der Tempelherren einziger Beruf sei, mit dem Schwerte dreinzuschlagen, nicht Kundschafterei zu treiben. Dacht ich's doch. Will's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln. Zwar kommt das Beste noch. Der Patriarch hat hiernächst ausgegattert, wie die Feste sich nennt und wo auf Libanon sie liegt, in der die ungeheuren Summen stecken, von welchen Saladins vorsichtiger Vater das Heer besoldet und die Zurüstungen des Kriegs bestreitet. Saladin verfügt von Zeit zu Zeit auf abgelegenen Wegen nach dieser Feste sich nur kaum begleitet. Ihr merkt doch. Nein. Was wäre da wohl leichter, als des Saladins sich zu bemächtigen, den gar aus ihm zu machen? Er habe schon ein paar gottesfürchtige Maroniten sich erboten, wenn nur ein wackerer Mann sie führen wolle, das Stück zu wagen. Und der Patriarch hätt auch zu diesem wackern Manne mich ersehen? Er glaubt, dass König Philipp wohl vom Ptolemais aus die Hand hierzu am besten bieten könne. Mir? Habt ihr nicht gehört, was für Verbindlichkeit dem Saladin ich habe? Wohl hab ich's gehört. Ja, und doch? Ja, meint der Patriarch, das wäre schon gut, Gott aber und der Orden. Ändern nicht. Ich werde dem Saladin mein Leben schuldig und raubt ihm seines? Doch bliebe, meint der Patriarch, noch immer Saladin ein Feind der Christenheit, der euer Freund zu sein kein Recht erwerben könne. Freund? An dem ich bloß nicht will zum Schurken werden? Allerdings. Zwar meint der Patriarch, des Dankes sei man quitt, vor Gott und Menschen quitt, wenn uns der Dienst um unsertwillen nicht geschehen. Und da verlauten wolle, meint der Patriarch, dass euch nur darum Saladin begnadet, weil ihm in eurer Mien, in eurem Wesen so was von seinem Bruder eingeleuchtet. Auch dieses weiß der Patriarch. Und doch? Geht, Bruder. Erreckt mir meine Galle nicht. Ich geh. Und geh vergnügter, als ich kam. Verzeihe mir, der Herr. Wir Klosterleute sind schuldig, unseren Obern zu gehorchen.